Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 872 an Schiller. Zu der deutschen Andrea lege ich das erste Buch meines Cellini mit Bitte, gelegentlich einen Blick hineinzutun, besonders etwa von vornherein ein halb Dutzend Lagen zu lesen und zu beurteilen, ob das so gehen kann. Weimar, den 15. September 1802. G.